steigt aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy, juicy money checks, gib der Bitch keinen Respekt. Young Mesh, mach die 808. Yeah. Judy on the beat. Schicker neuer Trenchcoat, sieht so aus wie Kenzo. Wer hat ihn dir geschenkt oder gab es den im Sale? Ich gefenster und will die Nummer von meinem Cellphone. Tam Naomi Campbell, wie ich rock, ist schon respektlos. Dirty white bitches, Mercedes-Benz rippin', Candy paint Skittles, Alize sippin'. Hausverbot in Restaurants, wir tanzen auf den Tischen. Jeder kennt meinen Namen, doch keiner kennt meine Geschichte. Eine Frau mit Ambition, für die Business und kein Gossip. Durch Fake Friends und Money verliere ich nicht die Kontrolle. Mein Ego wiegt eine Tonne, ich poste eine Story. Rapperin verschieben ihr Album um eine Woche. Check aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy, juicy money checks, gib der Bitch keinen Respekt. Check aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy, juicy money checks, gib der Bitch keinen Respekt. Katy Perry, gepierst der Belly, macht Deutschen mit wieder Sex. Po-Party, Sunshine, Kavali. Komm in meiner Krippe, stirb mich, geht, Mami. Sag den DJ, spiel Lil Flip, Hypnotic. Bist du mit mir, zahlst du gar nicht, das macht mich so sympathisch. Ich bin großes Kino, wie eine Apple Keynote. An den Füßen Bloody Shoes, ich nenn sie Tarantino. Mad Bitch, she go, String von Valentino. Juicy Money, CEO, Female Al Pacino. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Und das war schon immer so, wenn ich was wollt, dann krieg ich. Ihr seid broke ass hoes, ich bin high and finish. Das, was bei euch Image ist, das nennt man bei uns billig. Ist schon bisschen funny, wie ihr humpelt auf dem Catwalk. Und wieso klingt mein zweites Album schon so wie mein best of? Baby Blue Tracksuit und dein weißes Tanktop. Bitch, I'm in the kitchen, guck in Hüt, ich bin der Chefkoch. Checks, gib der Bitch keinen Respekt. Steigt aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy Money Checks, gib der Bitch keinen. Steigt aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy Money Checks, gib der Bitch keinen Respekt. Steigt aus hinten rechts, 20, 60, 111. Juicy Money Checks, gib der Bitch keinen Respekt.